herzlich willkommen zum Radio 40764. Ich bin Pascal Kuschelken und ihr hört hier Neues aus und um Langenfeld. Wer in Langenfeld umziehen möchte oder nach Langenfeld ziehen möchte, für den gilt ab 1. November 2015 das neue Bundesmeldegesetz, wie auch in ganz Deutschland. Das heißt, wer nach Langenfeld einzieht, muss jetzt die Bestätigung seines Vermieters vorlegen. Und zwar muss eine Bestätigung mittlerweile enthalten: Name und Anschrift des Vermieters, Art des meldepflichtigen Vorgangs mit Einzugs- und Auszugsdatum, Anschrift der Wohnung, Name der meldepflichtigen Person und das Formular kann man auf der Seite langenfeld.de Vermieterbestätigung herunterladen oder dort entsprechend abholen. Das Langenfelder Traditionspaar sucht einen Nachfolger, und zwar ist die Amtszeit des aktuellen Traditionspaars der Stadt Langenfeld bis auf den April des kommenden Jahres beschränkt, und traditionell wird das nachfolgende Paar, das in posthistorischen Uniformen bei vielen offiziellen Anlässen vertreten ist und gemeinsam mit dem Bürgermeister die Stadt Langenfeld repräsentiert, beim Stadtfest proklamiert. Das Traditionspaar wird betreut vom Heimatverein Postalia, der die Tradition pflegt und in Ehren hält, und nach alter Postsitte wird das Traditionspaar von der Kutschergarde der Postalia begleitet. Es ist aber nicht erforderlich, Mitglied im Heimatverein der Postalia zu sein, um dieses Amt für 2 Jahre zu bekleiden. Also, Interessierte können sich gern mit der Postalia in Langenfeld in Verbindung setzen, mit Herrn Hans-Willi Schäfer. Es werden 2 Bauleitpläne für die Ortsteile Berghausen und Wieschaid am Dienstag, den 20. Oktober um 18 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Beteiligung im Bürgersaal des Rathauses im Raum 185 erörtert. Der Öffentlichkeit soll dabei die Gelegenheit gegeben werden, sich zu den Bauleitplänen B33 an der Landstraße und W12 Nahversorgung Wieschaid, die von der Verwaltung erläutert werden, zu äußern. Zur B33 an der Landstraße, da handelt es sich um eine Neuordnung der Grundstücke, da man dort plant, ein Seniorenwohnzentrum sowie einen städtischen Kindergarten anzusiedeln. Und beim Bebauungsplan W12, der Nahversorgung Wieschaid heißt, geht es um die Vergrößerung der Verkaufsfläche eines ansässigen Discounters innerhalb des bestehenden Gebäudes. Und natürlich besteht wie immer vorab die Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger, sich im Referat Stadtplanung und Denkmalschutz der Stadt Langenfeld sowie während folgender Dienststunden zu informieren: montags bis mittwochs 8 bis 16 Uhr, donnerstags 8 bis 17, freitags bis 8 bis 12 Uhr, wenn man sich dazu informieren möchte. Es gilt auch immer noch der Spendenaufruf unseres Bürgermeisters Frank Schneider, da wir in den letzten Tagen wieder vermehrt Flüchtlinge aufgenommen haben und diese von dem Malteser Hilfsdienst mit einer Begrüßungstüte begrüßt werden, brauchen wir noch für die Hygienepacks, die dort abgegeben werden an die Flüchtlinge, brauchen wir noch Zahnbürsten, Zahnpasta, Duschgel, Handtücher, Waschlappen und Kämme. Und zusätzlich für die männlichen Flüchtlinge werden noch Einwegrasierer, Rasierschaum, Aftershave benötigt, und für die weiblichen Flüchtlinge Haarshampoo und Damenbinden, und für die Kinder dringend Kinderzahnbürsten, Kinderzahnpasta. Und grundsätzlich werden benötigt für die Versorgung der Flüchtlinge an den Notunterkünften werden noch benötigt Waschmitteltabs, Windeln, Regenschirme und Jutebeutel und Jutetaschen. Wenn Sie dieses spenden wollen, ein oder mehrere dieser Artikel, können Sie diese Spenden in unserem Bürgerbüro im Rathaus abgeben. Das Bürgerbüro ist geöffnet montags bis mittwochs 7.30 Uhr bis 17 Uhr, donnerstags 7.30 Uhr bis 19 Uhr, freitags 7.30 Uhr bis 12 Uhr und auch samstags von 9 bis 12 Uhr. Bitte gebt diese Spenden nicht, ich wiederhole, nicht an den Notunterkünften ab, sondern im Bürgerbüro, denn dort werden diese Begrüßungspakete für die Flüchtlinge extra gepackt und an die Notunterkünfte verteilt. Das war Radio 40764. Ich bin Pascal Kuschelken. Bis zum nächsten Mal.